Als Petrosino die ersten Geldscheine markierte, bestanden einige Banden darauf, in Gold- und Silbermünzen bezahlt zu werden. Als er gewisse handschriftliche Muster einer Bande identifizierte, wurden Formbriefe eingeführt. Dieselbe Nachricht ging nun an Hunderte, vielleicht sogar Tausende Opfer, und das Squad konnte die Banden nicht mehr daran unterscheiden. Und nachdem Petrosino wieder einmal einem Eintreiber bis zu dessen Haus gefolgt war, mietete die Bande einfach ein Postfach. Die Männer des Italian Squad wurden zu wahren Handschriftenexperten. Einmal fanden sie ein paar krakelige Worte auf einem Stück Papier, das als Füllmaterial in einer explodierten Bombe gedient hatte. Sie trieben sämtliche Verdächtigen der Black Hand zusammen, die Liste umfasste inzwischen tausende Namen, und ließen sie auf dem Revier eine Unterschrift abgeben. Die Handschrift eines der Verdächtigen entsprach der auf dem Zettel, und er wurde festgenommen. Also stieg der Bund auf Schreibmaschinen oder andere Methoden um. So erhielt Captain Cullen vom Revier Liberty Avenue, Brooklyn, einen Brief mit Morddrohungen gegen die Leiter des Departments, der aus Buchstaben bestand, die man aus der Zeitung ausgeschnitten hatte. Manchmal kam die Botschaft auch in ganz anderer Form. Ein Opfer brachte einige Drohbriefe zum Italian Squad, wo Petrosino ihm versicherte, seine Detectives und er nähmen sich des Falls baldmöglichst an. Die Männer arbeiteten Tag und Nacht und konnten sich nicht immer gleich um alles kümmern. Wenige Stunden später explodierte vor dem Geschäft des Mannes eine Bombe. Er war ruiniert, weil er gewagt hatte, mit Petrosino zu sprechen. In der Stadt lagen die Nerven blank. Ende September 1905 krachte ein 50 Kilo schwerer Felsbrocken durch die Tür eines Tabakladens in der West 30th Street, streckte beinahe einen Kunden nieder und zerstörte Oberlicht und Holzmobiliar. »Die Black Hand«, schrien alle durcheinander, berichtete die Times, und rasch machte das Gerücht die Runde, der Bund habe ein riesiges Katapult erworben, mit dem sich Felsen über ganze Stadtviertel hinwegschleudern ließen. Die Wahrheit war viel prosaischer. Der Stein war drei Blocks weiter nördlich an der Baugrube für die neue Pennsylvania Station aus dem Boden gesprengt worden und den ganzen Weg die 7th Avenue hinabgerollt bis in den Tabakladen. Die Stadt atmete auf. Immerhin verfügte der Bund noch nicht über Superwaffen.